Man kann beobachten, wie schnell RapperInnen mit Hype wieder verschwinden, weil zu viel Output kam, die Qualität der Musik nachgelassen hat bzw. die Musik zu repetitiv wurde. Finde bei spannend, dass seine Release-Strategie eher der von limitierten Fashion-Drops ähnelt. Dafür spricht, dass der Sound seiner Songs, also jedes Drops, stilistisch unterschiedlich ist, was Tempo, Klang der Stimme, Klänge und so weiter angeht. Das verstärkt den Charakter des limitierten Einzelstücks. Limitiert im Sinne von, diesen Song wird es so nicht nochmal geben. Die Songs bzw. Drops sind durch die Brand, seine Künstleraura, visuelles connected. Finde interessant, dass die Taktik des Hinhaltens in einer Zeit, in der es extrem einfach und verlockend ist, ein Überangebot zu schaffen, so gut funktioniert und so gute Musik hervorbringt. The public is fickle, and I can't be responsible for their feelings, you know. I mean, you know what I mean. So, is this a provocation?